1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Freitagnacht 1:30 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Und wer gerne mit mir sprechen möchte, der möge bitte diese Nummer hier anrufen, kostenfrei 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Annika. Und die ist 18 Jahre alt. Hallo Annika. Hallo. Hallo. Annika, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich bin jetzt vor einer Woche Mutter geworden mit 18. Gratulation. Dankeschön. Ja, mir geht's jetzt eigentlich nur darum, ich bin auch noch mit dem Vater zusammen, so eigentlich auch glücklich, nur hin und wieder kifft er halt und das macht mir halt große Bedenken, weil ich Angst habe, dass er da immer weiter reinrutscht. Wie lange kennst du den Vater denn schon? Seit Anfang September letzten Jahres, also auch noch nicht lang. Noch nicht so lange. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht gerade ein geplantes Kind war. Nein, das war nicht geplant. Also bei mir, ich habe ganz normal die Pille genommen, auch schon über Jahre, hatte dann Antibiotika genommen. Hm. Ja, und dadurch hat wahrscheinlich die Pille versagt. Und da hatte man dich vorher nicht aufgeklärt, dass das so sein könnte? Das wurde schon mal erwähnt, aber ich habe so oft Antibiotika genommen, genau. Und dann war mir das nicht so klar. Wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 21. Ja. Wie hat er denn dann reagiert, als du schwanger wurdest? Wir hatten dann, als meine Tage ausfielen, einen Schwangerschaftstest gemacht, der erstmal negativ ausfiel. Mhm. Danach sind wir eine Woche später, als immer noch nicht war, zu so einer Hilfestelle pro Familia gegangen. Ja. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich dann wirklich schwanger bin. Das habe ich ihm dann auch direkt gesagt und er war auch erstmal geschockt, wie ich auch. Mhm. Weil es halt früh und noch nicht lang zusammen gewesen. Ja. Gab es einen Moment, wo ihr überlegt habt, es abzutreiben? Eigentlich nicht, da wir auch familiäre Hilfe bekommen und da ich halt auch sehr labil bin und das nervlich wahrscheinlich nicht ausgehalten hätte, hätte ich es wirklich abtreiben lassen. Und er hat in dieser Richtung dich auch nicht unter Druck gesetzt? Nein, hat er nicht. Das hat er nicht gemacht. Also er ist auch ein Familienmensch auf jeden Fall. Wohnt ihr, lebt ihr zusammen in einer Wohnung? Ja, seit ungefähr einem halben Jahr wohnen wir zusammen in der Wohnung, da wir halt auch alles planen wollten, weil wir das Kind ja eigentlich zusammen großziehen wollen. Mhm. Naja, nur seitdem ist es halt auch im Öfteren vorgekommen, dass er was geraucht hat. Die Kifferei. Ja. Noch eine Frage zu den Grundsätzlichkeiten. Du warst noch Schülerin oder bist noch Schülerin? Nee, ich hatte eine Ausbildung gemacht als Verkäuferin. Ach so, und auch schon beendet? Die hatte ich im Juni beendet. Ja, das ist ja schon mal super. Das ist schon mal super. Und er, halt was macht er? Er arbeitet als Leiharbeiter in einer Firma. Ah, und hat so, im Moment hat er was zu tun. Ja, doch. So, jetzt kifft der Knabe. Ja. Hin und wieder? Was heißt hin und wieder? Eigentlich täglich. Eigentlich täglich? Minimum dann Joint oder wie auch immer. Wie ist er denn dann drauf, wenn er gekifft hat? Ruhig, geht meist dann auch direkt schlafen. Also ich habe nicht viel was von ihm. Kifft er in der Wohnung? Nee, draußen auf dem Balkon. Ah ja. Ist das jetzt vermehrt vorgekommen, seitdem das Kind da ist? Wie gesagt, er ist jetzt erst seit einer Woche da, aber davor halt auch schon regelmäßig. Also vorher auch schon regelmäßig? Zweimal. Mhm. Genau, seitdem er da ist, jetzt zweimal. Ja. Also als das Kind noch nicht da war, als du schwanger warst. Ja. Also auch schon so regelmäßig, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Ja. Hast du dich denn da mal zu geäußert und hast gesagt, nee, pass mal auf, habe ich keinen Bock drauf, geht nicht und... Ich habe ihm halt gesagt, dass ich das nicht möchte, da wir halt ein Kind erwarten, dass ich möchte, dass das in einer ordentlichen Familie aufwächst. Und er meint halt auch, sobald er da ist, hört er damit auf, aber bis jetzt hat er es noch nicht nicht geschafft. Nun gut, ist noch nicht so lange Zeit vergangen, aber er hat es schon wieder getan. Hast du ihm denn da so ein bisschen Feuer gemacht und hast gesagt, pass mal auf, Junge, jetzt ist aber dann wirklich Schluss damit? Ja, habe ich auch schon gesagt. Er meinte auch, wenn das weg ist, es war nur noch ein bisschen, dann wollte er sich auch nichts mehr holen. Aber ich weiß nicht, ob es halt wirklich dabei bleibt. Na gut, geben wir ihm mal eine Chance. Ja, klar. Indem du aber jetzt auch nochmal ganz klar sagst, du möchtest, dass das jetzt ein Ende hat. Ich meine, er trägt die Verantwortung für das Kind genauso wie du. Er muss unter Umständen auch einspringen, wenn irgendwas ist, und dann kann er nicht bekifft, beduselt da irgendwie in der Ecke liegen. Ja, genau. Ne? Und ich habe halt Angst, dass er da immer weiter reingerutscht, weil, ja, wie gesagt, ich hatte eine alkoholkranke Mutter, oder habe ich noch. Ah ja, dann kennst du die Geschichten, kennst du, wie jemand drauf ist, wenn er abhängig ist. Ja, ja. Also ich habe auch schlimmere Sachen noch erlebt, aber... Hat er sich denn gefreut, als das Kind kam, oder war das dann so? Doch, schon. Ja, doch. Und die Beziehung zwischen euch beiden, ist die durchaus auch okay, oder seid ihr wegen des Kindes eigentlich zusammen nur noch? Nein, also die Beziehung ist soweit okay. Klar hat man mal die Streitigkeiten, auch wenn man täglich aufeinander hockt. Na klar, aber na klar. Das ist ja normal. Eigentlich normal. Ja. Annika, also ich würde an der Stelle ihm ganz klar entschieden sagen, dass du das nicht möchtest und dass es für euch alle drei am besten ist, wenn er das zumindest eine Weile mal sein lässt. Mhm. Und wenn er Aber er könnte nicht jetzt irgendwie großartig in Zugentscheidungen oder sowas bekommen. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Na, ich hoffe mal, dass er nicht so sehr drauf ist, dass er da Entzugserscheinungen bekommt. Okay. Er hat auch nur in Anführungszeichen gekifft. Er hat keine härteren Sachen genommen. Ja, wie gesagt, davor habe ich Angst, dass es irgendwie noch schlimmer werden könnte. Ja, aber du weißt, du bist ziemlich sicher, dass bisher noch nicht andere Sachen konsumiert wurden. Doch, da bin ich mir sicher, dass da nichts war. Ja, dann bin ich da mal ganz optimistisch, dass er da rauskommt. Also, hoffen wir es mal. Zeig dem Burschen die klare Grenze und ich hoffe, dass sich das dann findet und ihr da so einen Rhythmus, auch einen neuen Rhythmus in euren neuen Alltag bekommt. Ja. Alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Dir und deiner Familie. Annika, ciao. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Freitagnachtausgabe, die immer traditionell eine freie Themennacht ist. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Silvia und Silvia ist 39. Guten Morgen. Hallo Silvia. Hallo. Hallo. Um was geht's? Wir haben eine schwer an Krebs erkrankte Tochter. Wie alt ist eure Tochter, Silvia? 8 Jahre alt. 8 Jahre alt. Ja. Seit wann ist sie an Krebs erkrankt? Seit Mai. Also im Mai wurde es festgestellt. Ist es Leukämie? Nee, Morbus Hodgkin, also Lymphdrüsenkrebs. Das kann man in dem jungen Alter auch schon bekommen? Ja. Mhm. Und wie mal das festgestellt wurde, war sie schon im 4. Stadion. Das bedeutet, also, dass es schon weit fortgeschritten ist? Weit fortgeschritten, die Knochen waren befallen, die Organe waren befallen. Wie habt ihr es bemerkt? Bemerkt haben wir es, dass sie ewig Fieber oder öfter mal Fieber gehabt hat und Bauchweh. Mhm. Und dann hat man also irgendwann mal genauer nachgeschaut. Nimmt man ja vielleicht am Anfang gar nicht so ganz ernst bei dem Kind. Kinder haben immer mal ein bisschen Bauchweh. Haben öfter mal Bauchweh und Fieber, ja genau. Ja. Und irgendwann wurde dann nach dem dritten Mal genauer nachgeschaut und dann wurde das halt festgestellt. Und dass es gleich so weit war. Was ja für Eltern die absolute Schockdiagnose schlechthin ist. Die Schockdiagnose war für mich, dass wir am Krankenhaus waren und das festgestellt worden ist. Und meine Tochter und ich waren alleine da. Hm. Und der Doktor ist halt reingekommen und hat das vor meiner Tochter und mir, hat er gesagt, also das Kind hat jetzt Lymphdrüsenkrebs. Das Kind hat? Lymphdrüsenkrebs. Ja. Also in Anwesenheit des Kindes? Also wir zwei waren ganz allein. Er hat dich nicht extra herausgeholt? Nein. Zu sich gebeten? Und das war für mich schon mal der Schock des Lebens. Absolut. Wie kann man als Mediziner so taktlos und so unprofessionell sein? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Hat sie das direkt mit ihren 8 Jahren verstanden, was Krebs bedeutet? Wahrscheinlich nicht. Aber sie hat gemerkt, wie schockiert du warst und dann hat sie gemerkt, wie schlimm es ist wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann wurden mir gleich zwei, ich möchte jetzt nicht sagen, wo wir wohnen, aber es wurden mir zwei große Kliniken vorgeschlagen. Und da habe ich gesagt, ich möchte erstmal, also wir sollen sofort in so eine Klinik fahren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte erstmal mit meinem Mann reden. Mhm. Und vorher gar nichts, kamen wir nirgends hin. Ja. Und dann haben wir uns eine kleine Klinik ausgesucht, weil die Therapien sind überall gleich. Mhm. Also das wird überall das Gleiche gemacht. Mhm. Dann haben wir uns eine kleine Klinik ausgesucht und da sind wir auch wirklich gut aufgehoben. Ist diese Tochter euer einziges Kind? Nein, wir haben noch zwei Söhne, zwei ältere. Also. Und der Mittlere hat halt seitdem auch Mords Schulprobleme, seit seine Schwester erkrankt ist. Ja. Wie alt ist er? 10. Ja. Und was hat man denn jetzt in dieser Klinik mit eurem, mit eurer Tochter gemacht im Sommer? Also es wurden halt also Chemotherapien gemacht. Und es kam halt dann raus, dass man, dass die Chemotherapien nicht reichen, weil das so weit fortgeschritten ist, dass man hinterher noch Bestrahlung machen muss. Und dann wurde mit uns auch ein Gespräch geführt, dass halt, wie das halt später weitergeht. Und da kam halt raus, dass also solche Leute, also Kinder wie unsere Tochter jetzt, innerhalb der nächsten 30 Jahren zu 25% wieder an Krebs erkranken, an einer anderen Krebsart. Ich meine, das interessiert uns momentan nicht, weil wir wollen ja, dass unsere Tochter jetzt gesund wird. Genau. Wie sind Nur es ist einfach so, dass wir momentan alle am Rad, mittlerweile am Rad drehen. Haben die Ärzte denn das etwas konkreter gesagt, wie hoch die Überlebenschancen sind? Das hörte sich ja gerade etwas insofern hoffnungsvoll an, dass sie die jetzige akute Krankheit überstehen wird. Ja, also die Heilungschancen liegen bei ca. 90%. Bei 90%? Ja, ist natürlich schon super. Obwohl sie schon so weit fortgeschritten war, die Krankheit bei deiner kleinen Tochter. Das ist ja für einen erwachsenen Menschen eine unglaubliche Tortur, Chemotherapie, Strahlentherapie. Wie steckt die Kleine das denn weg? Eigentlich ganz gut. Aber sie kriegt da zwischendurch immer irgendwelche Erkrankungen, dann Lungenentzündungen oder irgendwie sowas. Und es ist halt ganz schlimm, dass sie nicht zur Schule gehen darf. Sie ist immer gern zur Schule gegangen und darf jetzt nicht zur Schule gehen. Wo ist sie denn zurzeit? Ist sie zu Hause? Momentan ist sie zu Hause, ja. Ja. Habt ihr ihr diese Erkrankung jetzt richtig erklärt, was das ist? Oder lasst ihr sie bewusst ein bisschen so im Ungewissen? Nein, das haben wir schon erklärt. Weil das ist schon eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Das weiß ich schon. Das weiß sie. Aber Kinder nehmen das nicht so wahr, sage ich. Sie denken nicht daran, dass sie mal daran sterben könnten. Ja, als ihr das erklärt habt, wie hat sie denn da reagiert? Die hat nicht mal geweint, also. Also sie hatte schon ziemlich gefasst aufgenommen, sag ich. Also besser wie wir. Nun sind ja einige Monate vergangen seit der Diagnose und es haben dann Therapien stattgefunden, wie du gerade gesagt hast. Hat sich denn der Gesundheitszustand bis heute etwas verbessert? Auf jeden Fall verbessern. Auf jeden Fall verbessern, ja, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und sie nimmt auch die Chemos ganz gut auf. Also gibt es andere Kinder, die, wenn die Chemo haben über 2 Tage oder was, dann liegen die 48 Stunden im Bett und schlafen die ganze Zeit. Und sie läuft halt die ganze Zeit rum und will irgendwas machen. Du sagtest gerade, wir drehen aber mittlerweile am Rad. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich für die ganze Familie, für dich, für deinen Mann, für die beiden Geschwisterjungs, das ist eine irre Belastung und eine Sorge. Und diese Sorge macht die große Belastung aus. Ja, das ist echt schlimm, weil es ist so, wenn sie ins Krankenhaus muss, zwischendurch wieder, dann fahre ich immer mit und am Wochenende geht mein Mann immer mit. Und mein Mann und ich, wir sehen uns eigentlich gar nicht mehr. Da geht schon mal los, wir telefonieren eigentlich nur noch zusammen. Und die zwei Buben müssen halt sehen, wie sie zu Hause zurechtkommen. Also es ist alles zentriert auf die Organisation, dass es mit dem Mädel alles es gut funktioniert. Du hast finanzielle Belastung dazu. Inwiefern? Ja, du musst halt immer ins Krankenhaus fahren, Mords über 200 Kilometer. Ach, so weit weg ist das. Jeden Tag, so ungefähr. Ja, ja. Und also das, ich weiß nicht. Hast du wahrscheinlich hast du auch andere Eltern in diesem Krankenhaus kennengelernt. Ganz genau. Hast du Kontakt, auch näheren Kontakt mit Eltern, deren Kinder ebenfalls so schwer erkrankt sind? Ja. Hilft dir das ein bisschen? Ein bisschen. Es gibt auch Sozialarbeiter, die sich um die Eltern kümmern. Also die da oben sind, aber da habe ich nicht so den Draht dazu. Was würdest du dir wünschen? Abgesehen davon, dass deine Tochter gesund wird. Ich meine jetzt so an Hilfe in der konkreten Lage. Ja, das weiß ich selber nicht. Irgendwen, der uns wirklich irgendwie hilft oder irgendwie einen Psychologen, der uns da rausbringt. Wie ist es denn so im Familienkreis? Gibt es Schwiegereltern, Eltern, die euch unterstützen? Das oder Verwandte? Eine Oma, ja. Ja. Die, Gott sei Dank, dass wir die haben. Weil sonst könnten wir uns gleich... Der eine Sohn, sagst du, der mittlere ist 10 Jahre alt? Und der ältere ist wie alt? Der ist 13. Der ist 13. Habt ihr den Jungs auch das richtig erklärt, was die Schwester für eine Erkrankung hat? Ja, natürlich. Und die verstehen das wahrscheinlich dann noch präziser, dass es da unter Umständen auch um Leben und Tod ging. Ja, Ja, eigentlich schon. Mhm. Und darum hat ja der Mittlere da schon seine Sorgen, sag ich. Ja. Dass sich da Sorgen um seine Schwester macht und... Ist die Kleine tapfer oder hat sie auch, was ja durchaus verständlich wäre, auch immer wieder schlimme Durchhänger? Nö, eigentlich nicht. Tapfer? Ja, ganz tapfer. Das ist ja verrückt, das hört man so oft bei Kindern, dass die das irgendwie, dass die richtige Kämpfernaturen sind. Und dann eben auch diese schlimmen und schweren Behandlungen relativ gut wegstecken. Ja, darum sage ich immer, haben die auch so eine hohe Überlebenschance, ja, sage ich, Kinder. Ja. Weil die das irgendwie nicht richtig kapieren, dass sie jetzt auch daran sterben können. Ja, ja. Bei uns, dass die Julia halt nicht raus darf nicht unter Menschen. Und sie war immer so, dass sie immer raus wollte, immer zu den Leuten hin. Mhm. Und sie leidet halt sehr darunter, dass sie jetzt nirgends hin darf. Wie ist das denn so mit ihren Freunden und Freundinnen, die sie vorher hatte? Haben die sich von ihr abgewandt oder sind die schon doch noch auch für doch, sie da? Doch, die rufen an und dürfen auch kommen, wenn sie nicht krank sind. Also, weil die Infektionsgefahr sonst so groß genau ist. Genau, mhm. Aber immer nur einer oder zwei im Höchstfall. So, jetzt ist eine ganze Menge schon passiert. Was glaubst du, wie viele Behandlungen noch vor ihr liegen, bis sich das Ganze dann hoffentlich stabilisiert? Einige. Ein halbes Jahr reden wir davon, oder? Ja, bis Januar sowas. Mhm. Das heißt, sie ist natürlich in dieser ganzen Zeit aus der Schule, wie du es gerade auch schon sagtest, raus. Aus der Schule raus, genau. Und ist sehr isoliert. Kein Unterricht, kein gar nichts. Mhm. Hängt halt voll der Schule hinterher. Ja. Ich meine, das soll nicht das Problem sein, dann wiederholt sie halt eine Klasse. Ja, ach ja, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, sie wird gesund. Aber ich sag ja, das... Weißt du, ich finde jetzt, was du mir erzählt hast, ich kann das erahnen, in welcher Schwierigkeit ihr in der Familie steckt. Aber das Tolle an dem, was du erzählt hast, ist die große Überlebenschance, die große Heilungschance. 90%, das kann einen wirklich sehr hoffnungsvoll stimmen, dass man vor Augen hat, irgendwann ist die Kleine wieder ganz fit und kann ein ganz, ganz normales Leben führen. Mhm. Das finde ich schon mal sehr schön. Mhm. So, jetzt hast du gerade so gesagt, du wünschst dir vielleicht Psychologe oder... in der Richtung, der euch ein bisschen mehr unterstützt. Ich würde ja gerne zunächst ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Mhm. Ein Infogespräch ist das. Mehr können wir ja leider nicht machen. Aber vielleicht kann sie dir einen konkreten Tipp geben, wie du dann weiter vorgehst in den nächsten Tagen und Wochen. Mhm. Ja, okay. Ja, sollen wir es so machen? Mach mal. Mensch, Silvia, dann wünsche ich aber dir, der Kleinen, eurer Familie natürlich vor allem der Kleinen ganz viel Kraft und alles Gute und dass sie bald wieder fit wird. Das hoffen wir auch. Wir melden uns gleich bei dir. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Stefan, 25, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Stefan, um was geht's? Und zwar sind mir die letzten Wochen sind ja diese ganzen brutalen Gewalttaten der Jugendlichen so in die Öffentlichkeit geraten. Ja. Und da habe ich mir dann auch meine Gedanken gemacht und habe da für mich selber so eine Erklärung zusammengebastelt. Da bin ich gespannt. Und zwar habe ich das aus einem eigenen Bekanntenkreis, ich bin ja 25 und habe ja Bekannte vom 16 hoch bis 30. Ja. Und wenn ich mich mit denen so unterhalte am Tisch sitze, dann zeigen sie einem auch mal das Handy. Und wenn man das Handy durchblättert, dann stößt man da manchmal auf solche, ich sag mal, extrem brutale Videos. Oh ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Also, das ist heftig. Das ist sehr heftig. Also, das ist wirklich heftig. Das sind nicht irgendwelche gestellten Szenen, das sind Originalszenen, wo Menschen geköpft werden, gequält werden, wo irgendein Gliedmaßen abgerissen werden oder sowas. Richtig. Und ich war ein bisschen sehr überrascht, als ich das zum Beispiel bei meiner kleinen Schwester auf dem Handy gesehen habe. Wie alt ist sie? Die ist jetzt zwischen 18, aber als ich das gesehen habe, das ist anderthalb Jahre her, da war sie dann halt noch 16, 17. Mhm. Ja, das und werden wahrscheinlich noch viel jüngere auf ihren Telefonen haben. Weil, ich sag mal, wenn die zur Schule gehen, das Handy mit haben, dann ist das eine Sache von einer Minute, das Video jemand anders rüberzuspielen, über Bluetooth oder Infrarot und was da alles gibt. Also diese Ausschnitte, das sind Originalfilmszenen, die irgendwie heimlich von irgendjemandem in China, in Russland, in Südamerika gedreht werden. Die werden ins Netz gestellt und gehen dann vom Netz aus dann auf die Handys und innerhalb kürzester Zeit sind die rum. Und ich habe dann auch letzten Wochen mal ein bisschen genutzt mit meinen jüngeren Kumpels, auch mit einem Gleichaltrigen aus der Weiterbildung, wo ich drin bin. Da hat ungelogen jeder Zweite so ein Video auf dem Handy. Beschreib doch mal die du gesehen hast. Was hast du da gesehen auf diesen Filmchen? Ja, auf den einen habe ich gesehen, das Video scheint, also man sieht, dass es eindeutig ein bisschen älter ist. Da wird ein Soldat, sah zumindest so aus, auf den Boden gedrückt. Der wackelt mit dem Kopf und die anderen halten ihn alle fest und dann zieht da einer so ein riesiges Messer und schneidet ihm wirklich vor Kamera den Kopf ab. Und da wird nichts weggeblendet, man sieht genau, wie geschnitten und wie das Blut rausspritzt und Richtig. Mhm. Und man sieht vor allem, ich weiß nicht, wie pervers ein Mensch da an der Stelle sein kann. Mhm. Die Kamera direkt in sein Gesicht gehalten, dass man quasi die letzten Blicke, die letzten Regungen von seinen Gesichtszügen und so weiter sieht. Da fragt man sich auch, wer filmt das, ne? Wer filmt das? Ich habe gesehen auch, wie Leute erschossen wurden, Kopfschüsse. Mhm. Das ist auch, das ist schon ein bisschen älter, das ist ja rumgegangen wie gar nichts. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass es gibt ja Menschen, die sind von Natur aus ein bisschen emotionaler, ein bisschen radikaler, ein bisschen brutaler in ihrer Umgangsart. Mhm. Gibt es ja einfach. Und wenn so jemand vor 20 Jahren in dieser Stimmungslage, ich sag mal jemand, der leicht aufbrausend ist, jemanden zusammengeschlagen hat und ihn ins Gesicht getreten hat, sage ich jetzt, aber ich gehe jetzt mal fiktiv davon aus, ja, dann war der abgeschreckt, sobald auch nur ein bisschen zu viel Blut geflossen ist. Mhm. Und wenn man heute diesen, ich sag mal, dieser kleinen Kreis der Leute, die das Video sehen und die sowieso gewaltbereit sind, solche Videos damit aufwachsen, dann ist ja klar, dass diese Hemmschwelle ziemlich erweitert ist. Ich stimme dir völlig zu. Ich stimme dir völlig zu. Du hast vollkommen recht. Und das ist ja diese Gefahr, die ich sehe. Meine Schwester, die ist Pazifist, nennt man das ja. Mhm. Also lehnt jede Form von Gewalt ab. Ja. Und aber als ich gesehen habe, wie sie das andere Video mir gezeigt hat, wieder ein ich würde sagen, das war auch irgendwo Russland, irgendwo da oben im Nahen Osten irgendwie so. Mhm. Das war ein Keller. Da lag hier ein Toter zwar auf der Bahre. Mhm. Und da lief so ein Typ in normalen Freizeitklamotten, also das kann auch keine Pathologie oder sowas gewesen sein, geht da zu dieser Bahre rüber und nimmt sich ein Schlachtermesser und schneidet sich den Brustkorb aus und zieht dann wirklich nach und nach die ganzen Gedärme und alles, was sein Körper hatte, raus. Mhm. Und am Ende wird ihm der Kopf abgeschnitten und die Arme abgeschnitten. Das ist alles durchgängig gefilmt. Wahnsinn. Und das ist wirklich, als ich dann gesehen habe, wie meine Schwester sich das abgebrüht angeschaut hat, weil sie muss sich das schon öfters angeschaut haben. Also jetzt, und auch wo sie schon 18 ist, hat sie sich das angeschaut. Ja, richtig. Jetzt, wo sie Pazifistin ist und 18, ja, da hast du doch mit ihr sprechen können, darüber diskutieren können. Warum guckst du dir sowas an? Ja, sie meinte, weil sie sagt, es ist so eine Art sich vor Augen führen, wie brutal ein Mensch doch sein kann. Weil das schreckt sie dann immer wieder ab, auch nur irgendwie einen Menschen auch nur mit der Hand um ins Gesicht zu schlagen. Hm. Das ist zwar eine komische Logik, die sie hat, aber was ja, ist sie ist? Ja, finde ich auch eine seltsame Logik. Also, auch, habe ich ja auch gesagt, das ist meine Schwester manchmal. Und da kann ich nichts machen. Gibt es im Menschen verankert eine Grundfaszination am Leid der anderen, wenn einem anderen Leid angetan wird? Ich denke nicht, dass es die Grundfaszination ist mit dem Leid. Es ist einfach die Möglichkeit, Kontrolle zu haben. Mhm. Und da ja eben diese Kontrolle. Ach, weißt du, wenn man sich vorstellt, das gab es ja nur immer, dieses Phänomen der Gaffer auf Autobahnen. Da stehen ja nun auch Menschen, die gucken bis zur letzten Minute genau zu, wenn jemand schwerst verletzt da liegt, wenn er schreit, die gehen nicht weg. Da müssen dann irgendwelche Tücher von den Ersthelfern hingehalten werden, damit die da nicht hingucken können. Und ich frage mich, warum stehen die Leute da? Warum? Haben die ein Lustempfinden, dieses Leid zu sehen? Offensichtlich ja, sonst würden sie nicht da stehen bleiben. Ja, ich sehe das sogar noch ein bisschen schlimmer. Wie siehst du es? Wenn ich jemanden sehe, der da unten liegt, für dessen Leid ich nichts kann als Gaffer jetzt, wie du dieses Beispiel genannt hast, dieses Leid, wofür ich nicht verantwortlich bin, und ich kann in dem Moment auch nicht viel machen, aber ich gucke es mir trotzdem an, weil ich dann selber weiß, mir geht's besser. Ja, ja, genau. Das kommt hinzu. Ja, ja, genau. Ich bin nicht betroffen. Toll, mir geht's super. Ich liege jetzt nicht da. Richtig, und ich kann es mir angucken, wie dieser Typ da jetzt irgendwie verblutet. Und das Schlimme ist, worauf ich jetzt unbedingt nach hin will, ja. Zum Beispiel jetzt dieser Typ, der da vorgestern war das, ne? Eiskalt mit einer Axt ins Schulgebäude rennt und ein Mädel die Axt auf den Kopf schlägt. Genau. Hat er sicher schon irgendwo gesehen. Richtig, gesehen. Die Hemmschwelle war überhaupt nicht mehr da. Und kann mir jeder sagen, was er will, zumindest hier in Deutschland. Und ich gebe jetzt an den neuen Bundesländern, aber ich sag mal, in Deutschland gab es das vor 30 Jahren nicht. Das ist eine ja, das gab es nirgendwo in Deutschland. Das gab es weder im Osten noch im Westen. Und ja gut, sind ja zwischen ein Land. Ja, egal, es gab es vor 30 Jahren nicht, vor 20 und Jahren nicht. Ja, das muss ja irgendwo herkommen. Und wenn ich mir dann angucke, im Fernsehen anschaue, wie brutal dort alles läuft, oder Saw-Filme, die sind ab 12 freigegeben und so eine Sachen. Ja, oder letztendlich brauchen wir nur ein paar Klicks im Internet und sehen genau das alles, was die auf den Handys da auch sehen. Du hast jetzt mit deiner Schwester darüber gesprochen, du sagst aber, dass du auch noch andere Bekannte hast, die sich sowas anschauen. Wie begründen die das denn, dass sie sich das anschauen und dass sie es dann auch noch weitergeben an jemand anderen? Die Begründung ist meistens, oder eigentlich immer, ich selber finde das ja nicht so toll, sagen sie. Das sagt jeder. Ich finde das ja nicht so toll, aber hier, guck mal. Und ich glaube, in dem Moment machen sie das, um nochmal so eine Art Aufmerksamkeit zu kriegen, zu zeigen, guck mal hier, ich habe da was, das ist super eklig, guckt man sich ein, zweimal an und das greift um wie ein Feuer, dieses, guck mal, wie eklig. Hast du mal jemanden beobachtet? Was du nicht hast. Ja, ja, genau. Hast du mal jemanden beobachtet, der das zum ersten Mal sieht? Lacht man darüber, macht man Scherze darüber oder ist man schon etwas still und schockiert? Ich habe dann, um meine Schwester von diesen Videos damals wegzukriegen, ganz frech bin ich dann mit dem Handy zu meinen Eltern ins Wohnzimmer. Also ich habe da damals noch zu Hause gewohnt, musste ich ja. Und habe das dann in Anwesenheit meines Vaters abgespielt. Und mein Vater war erst ganz ruhig und hat immer so Grinsen, verkniffen I und R gesagt. Aber dieses, erst beim zweiten Mal, und wenn wir wohl dann darüber gesprochen haben, so ein wenig, da ist ihm wahrscheinlich auch erst klar geworden, dass das ein echter Mensch war, der da lag. Bei dem Vater wundert mich das, es ist eine andere Generation, der hätte ich jetzt spontan gedacht, dass der sofort schockiert ist und da nicht I und A und grinst und so etwas. Das ist diese falsche Höflichkeit, das ist ja auch nicht bei meinem Vater, das ist ja auch, nimm mal meinen besten Freund, den Konrad, der hat, dem habe ich das Video gezeigt und er hat auch I gesagt, boah, was ist denn das, wie eklig, aber er hat nicht gesagt, mach das aus, halt das weg. Er hat sich wirklich bis zum Ende angeguckt. So, das alles trägt, also definitiv, bin ich ganz sicher, zur Verrohung unserer Umwelt, unserer Gesellschaft bei. Und ich habe die große Sorge, und ich bin komplett ratlos, was man da, also ich habe die große Sorge, dass man da nichts, dass es schlimmer wird, und ich habe die große Sorge, dass man nichts gegen tun kann. Ich weiß es nicht. Man könnte zumindest in der Sache mit dem Handys was gegen tun. Ja, aber dann kommt es auf anderen Wege irgendwie wieder zu den Leuten. Na, natürlich, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ein 16-jähriger Bengel, sag ich jetzt, der hat sein Handy 24 Stunden am Tag dabei, kann sich also 24 Stunden am Stück, wenn er will, jederzeit dieses Video angucken. Wenn man nun sagen würde, ab 18 werden erst solche Multifunktionshandys mit abspielbaren Videos und so weiter ausgegeben. Ab 18, knallhart. Ja. Dann hat dieser 16-Jährige, zumindest ist er, bis er 18 ist, vor diesen Videos geschützt, weil es darf ja auch kein 16-Jähriger in irgendeinem... Ja. Es ist eine kleine Maßnahme, du hast recht, es ist eine kleine Maßnahme, aber es wären sicherlich Maßnahmen, über die man nachdenken muss. Es muss, glaube ich, sehr viel nachgedacht werden und genau in diesem Bereich muss sehr viel getan werden. Ich finde den Aspekt sehr interessant, den du jetzt genannt hast und danke dir auch für den Anruf, weil alle Leute natürlich hilflos nach Erklärungen suchen und jeder ist betroffen im Moment über all die Vorkommnisse. Ich wollte noch ganz kurz zu der Vorrednerin sagen, dass ich ihr ein bisschen Kraft wünsche. Weil mein jüngster Sohn, der war damals auch sehr krank und hat es aber auch überstanden. Hat er auch Krebs gehabt? Nee, der hatte eine chronische Lungenentzündung. Ah ja, das ist nett, dass du der Silvia mutmaßt. Sehr nett. Ja, Stefan, ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung, dein Statement. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Günther, 47. Hallo, Günther. Hallo, Domian. Günther, schön, dass du da bist. Um was geht's? Bei mir geht's auch um Krankheit und Sterben. Mhm. Und zwar, ich fange am besten von vorne an irgendwie. Also es war im März 2006, da musste ich von der Arbeit aus zu einer ärztlichen Untersuchung, weil ich in eine andere Abteilung wechseln wollte. Und da wurde dann festgestellt, beim Blutdruckmessen und Pulsfühlen, dass in meinem linken Arm also kein Blutdruck messbar war und kein Puls fühlbar war. Daraufhin hat man mich dann ganz schnell irgendwie zum Spezialarzt geschickt und der hat mir dann gesagt, ja, ich müsste schnell ins Krankenhaus, sonst kann es sein, dass mein Arm innerhalb kurzer Zeit eben abstirbt und amputiert werden muss. Aber du hattest ein ganz normales Gefühl in dem Arm. Der war nicht taub oder kalt oder irgendwie? Nein, ich hatte ein ganz normales Gefühl. Ich hatte halt nur in der Arbeit manchmal, wenn ich schnelle Bewegungen machen musste, Muskelschmerzen. Also ansonsten habe ich nichts anderes gefühlt. Also irgendwie, dass ich dachte, oh, da stimmt was nicht oder so. Also habe mir da eigentlich keinen Kopf drüber gemacht. Ja, wie ging es weiter? Ja, dann kam ich ins Krankenhaus und wurde operiert. Also da war über dem Herzen eine Arterie völlig zu. Also mein Arm wurde nur noch über kleine Blutgefäße versorgt. Und das Stück, wo eben dicht war, das wurde rausgenommen und wurde eben wie so ein Bypass gemacht. Und dann musste ich eben alle halbe Jahr eben wieder zum Krankenhaus und eben zur Nachkontrolle, ob das noch funktioniert, ob sich das wieder verschließt. Und also die Operation war durchaus erfolgreich und das funktionierte. Dein Puls war dann wieder da und der Arm war voll fit. Das hat sich alles wieder normalisiert. Ja, und dann war es eben so, dass im gleichen Jahr, also im September, am 5. September 2006, meine Schwester urplötzlich, die war im Freibad mit ihrem Enkelsohn, urplötzlich untergegangen ist. Mein Schwager hat sie dann sofort hochgeholt, also aus dem Wasser gezogen. Mhm. Sie wurde dann in die Spezialklinik geflogen, weil sie nicht zu sich kam. Also der Krankenwagen oder das Rettungsteam konnte ihr nicht helfen. Und dann wurde eben festgestellt, dass bei ihr auch eine Arterie zugegangen ist, die eben das Gehirn versorgt. Also ist das familiär bedingt vielleicht? Ja, das wussten wir aber da noch nicht. Ja, also, ja. Ja, und meine Schwester starb dann erst 6 Tage später, am 11. September 2006. Und 4 Monate später, am 29. Januar 2007, ist dann mein Bruder urplötzlich zusammengeklappt und fiel auch ins Koma und starb ebenfalls 6 Tage später. Das ist ja dramatisch. Das ist ja furchtbar. Dann wurde eben von den Ärzten gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt. Lass mich kurz fragen, der Bruder, was war denn nun bei dem genau die Todesursache? Eben auch die Halsarterie. Die Halsarterie, auch bei ihm. Mhm. Also mein Bruder, die kam vom Einkaufen zurück und er wollte irgendwo noch was aus dem Auto holen. Und meine Schwägerin, weil er so komisch dastand, hat gefragt, ob es ihm nicht gut geht. Und er hat sich erbrochen, ist zusammengesunken und das war's dann. Wie dramatisch, du hast innerhalb kürzester Zeit deine beiden Geschwister verloren. Genau, ein paar Jahre vorher starb nur mein Vater. Auch mit einer ähnlichen Ursache? Nee, der starb an Lungenkrebs. Ja. So, jetzt kann man doch sagen, dass da familiär etwas vererbt wurde. Richtig, genau. Bist du der ganzen Sache nachgegangen? Ja, wir sind eine große Familie, also insgesamt halt 6 Kinder. Achso, es gibt noch mehr. Geschwister, ja. Mhm. Und die Ärzte haben dann eben gesagt, dass da irgendwas nicht stimmt und wir sollen uns alle untersuchen lassen. Und dann wurde eben festgestellt, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie das heißt. Ja. 10% der Bevölkerung haben das, wissen das aber nicht. Das sind irgendwie innerlich entzündete Arterien. Da gibt es einen Namen dafür. Das ist aber so ein ganz komischer, ich kann mir nicht merken. Mhm. Und da kleben die Adern einfach zusammen, die Venen, die Arterien kleben zusammen und gehen nicht mehr auseinander. Ach. Und lassen somit kein Blut mehr durch. Was dann oftmals dann das Todesurteil bedeutet. Genau. Und bei mir, ich hatte also Glück, weil es bei mir eben der linke Arm war. Bei meiner Schwester und bei meinem Bruder war es eben die Halsarterie. Kann man sagen, dass bei dir nur der Arm war? Ja, genau. Jetzt hätte ich an deiner Stelle aber wahnsinnige Angst. Dann würde ich mir überlegen, okay, am Arm war es jetzt schon mal. Es könnte ja irgendwo an einer anderen Stelle des Körpers oder vielleicht auch an den Halsarterien genau, auch auftreten. Ja, das ist ja das Problem. Also, was ich noch sagen möchte, also wo meine Schwester, ich habe eineiige Zwillingsschwestern und die eine starb ja und also wir haben alle ein sehr inniges Verhältnis und aber eben zu meinen Schwestern habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Mhm. Und und ich muss ja jedes halbe Jahr zur ärztlichen Untersuchung und das war ich, vor 6 Wochen war ich wieder im Krankenhaus zur Kontrolle. Mhm. Und da wurde halt nachgeschaut, ob das Blut alles noch gut in den Arm fließt und das war auch der Fall. Ja. Und weil ich aber manchmal das Gefühl habe, wie wenn man manchmal eine Krawatte dran hat und die ist zu eng und es ist warmes Wetter und es staut sich irgendwie so, wo man das Gefühl hat, man muss den Knopf aufmachen. Also das habe ich halt im Krankenhaus gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl im Kopf, wie wenn sich was staut. Haben die das untersucht? Genau, und dann wurde das untersucht und dann haben sie festgestellt, vor 6 Wochen jetzt, dass jeder Mensch hat 2 Hauptarterien, wo das Gehirn mit Blut versorgen und bei mir ist die linke Halsarterie jetzt komplett dicht. Mein Gehirn wird jetzt praktisch nur noch durch eine Halsarterie versorgt. Das heißt, da ist die gleiche Problematik wie bei deinen Geschwistern. Genau. Und das kann man aber nicht operieren, also da gibt es keine Operationsmöglichkeit. Und warum nicht? Kann man da nicht so eine Art Bypass? Habe ich keine Ahnung. Der Arzt hat zu mir sofort gesagt, also man kann operativ nichts machen. Ich muss sowieso schon blutverdünnende Mittel nehmen, aber Frage, bist du da in sehr guten ärztlichen Händen? Ja, ja? Also ich habe das Gefühl, dass ich sie in sehr guten Händen mit mir habe. Ja. Ich will jetzt hier keine falschen Sachen sagen, aber ich habe genau in diesem Gebiet zufällig mal was mitbekommen, dass man diese Haupthalsschlagadern durchaus operieren kann, dass das aber auch mit hohem Risiko verbunden ist, einen Schlaganfall während der Operation zu bekommen. Genau, ja, richtig. Mhm. Es war schon bei meiner anderen Operation, bin ich darauf hingewiesen worden, weil das über dem Herzen lag, also sehr nahe am Kopf. Und da hieß es dann auch, wenn sich halt irgendein kleines Teil löst, kann es sein, dass ich einen Hirnschlag oder irgendwas bekomme und dann eben auch... Mensch, Günther. dementsprechend krank. Das bedeutet, dass du jetzt irgendwie auf dem Schleudersitz sitzt? Ja, die haben halt gesagt, ich kann rein theoretisch kann ich 10 oder 20 Jahre damit leben. Das kann aber auch sein, dass es morgen mein letzter Tag ist. Verkleben denn diese Arterien sehr schnell oder kann man das bei permanenter Kontrolle schon beobachten und dann vielleicht doch irgendwie durch Medikamente ein bisschen dagegen wirken? Das haben sie mir eigentlich auch nicht gesagt. Also ich bin zwar in einem Spezialkrankenhaus, wo auf Gefäßchirurgie spezialisiert ist, also ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Mhm. Das habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht nachgefragt. Also bei einer Verkalkung geht das ja langsam, peu à peu. Genau, ja. Ich weiß in deinem Fall nicht, ob das dann plötzlich irgendwie aneinander pappt und dann ist es fest. Das würde ich ja mal, das würde ich ja fragen. Ich weiß halt noch, wo die Arterie über meinem Herzen rausgemacht wurde. Da kam nachher der Chirurg zu mir, also einen Tag später, und ins Bett und hat halt gesagt, er hat noch nie so so innerlich entzündete Arterien gesehen wie bei mir. Also ich bin der jüngste Patient auf der ganzen Klinikstation gewesen, weil er sagt, normalerweise haben das eben Patienten ab 60 aufwärts. Und bei mir war das, also er hätte es noch nie gesehen, wie entzündet und wie klebrig die innerlich sind. Also und da kann man, wenn man jetzt weiß, dass du dazu eine Veranlagung hast, kann man nicht prophylaktisch Medikamente einnehmen, die das verhindern? Es gibt keine Medikamente, ich muss nur blutverdünnende Mittel nehmen. Verstehe. Keine Medikamente für sowas. Das haben die mir gleich gesagt während der Untersuchung, die haben zu mir gesagt, also die linke Arterie ist komplett zu, also ich werde nur noch über die rechte versorgt und es gibt keine Medikamente, ich soll weiterhin meine blutverdünnende Mittel nehmen und es würde auch für die Art, wie es bei mir ist, keine OP-Möglichkeit geben. Und jetzt habe ich halt. Wie lebst du jetzt damit, mit dieser, das ist ja schon so ein Damoklesschwert, was über dir hängt. Ja, also komischerweise kann ich eigentlich damit sehr gut umgehen, weil ich habe eigentlich keine Angst davor, weil, also ich bin die 6 Tage an dem Bett von meiner Schwester gesessen, bis sie eigentlich gestorben ist und sie war sehr friedlich und bei meinem Bruder eigentlich dasselbe. Also da bin ich auch jeden Tag dann im Krankenhaus gewesen und also ich hatte immer das Gefühl, dass die einen sehr friedlichen Eindruck hatten. Also das heißt, du hast eine sehr, ich sag mal, fatalistische Einstellung, dass es schon so kommen wird, wie es kommen muss. Und dann ist es so. Ja, genau. Die einzigste Angst, wo ich eben habe oder weil die Ärzte damals bei meiner Schwester und bei meinem Bruder sagten, wenn es dumm läuft, können die praktisch 3-4 Jahre im Koma liegen, bis sie sterben. Und ich wusste von meinem Bruder und von meiner Schwester, dass sie das auf keinen Fall wollten. Also das haben wir oft schon mal so in der Familie diskutiert. Dann würde ich dir dringend raten, eine Patientenverfügung. Genau, das habe ich. Das mache ich jetzt am Montag. Mhm. Da habe ich einen Termin beim Arzt, aber ich habe jetzt auch Können wir vielleicht mal eben an der Stelle sagen, dass es ab 1. September ein neues Gesetz gibt und man sollte diese Patientenverfügungen sind mittlerweile jetzt nach dem neuen Gesetz rechtlich viel bindender als vorher für die Ärzte. Genau, richtig, ja. Und man sollte das Ganze auch noch verbinden mit einer Vorsorgevollmacht. Das habe ich heute gemacht. Ich war heute beim Notar. Sehr gut. Ich habe mein Testament gemacht, eine Generalvollmacht für die Banken und eine Vollmacht, dass meine Schwester oder meine Geschwister über das Ganze entscheiden können, wenn ich im Krankenhaus bin, wenn das passieren würde, dass sie da die Vollmacht haben über sämtliche Entscheidungen und über Muss man vielleicht auch nochmal sagen, das wissen sehr wenige Leute, diese Vorsorgevollmacht ist extrem wichtig, die auch zu verfassen, denn sonst kann es passieren, dass es gerichtlich ein Vormund bestimmt wird die Familie selbst gar nicht entscheiden kann, was mit dem Familienangehörigen passiert in einem solchen Extremfall. Also ganz wichtig, Patientenverfügung auszufüllen plus Vorsorgevollmacht. Kann man sich übrigens diese Papiere überall runterladen beim Justizministerium? Der Notar hat aber heute zu mir gesagt, es ist wichtig, dass es der Arzt beglaubigt. Es wäre immer besser, wenn man das beim Arzt macht. Ja, ist aber nicht nötig. Ist rechtlich nicht nötig. Ich habe mich gerade sehr ausführlich damit beschäftigt. Es ist nicht nötig. Man kann das machen, aber es ist nicht nötig. Okay. Ich mache das jetzt am Montag beim Arzt. Ja. Das mit ihm besprechen und so. Günther, ich bin großen Respekt vor deiner gelassenen Haltung. Das beeindruckt mich sehr. Du bist nicht panisch, du hast nicht Angst. Nee, du gehst da ganz. Nicht. Es kann ja auch sein, dass du 90 Jahre damit alt wirst. Das kann ja sein. Nein, theoretisch ja. Ja. Wobei ich vom Gefühl her sage eigentlich eher nein. Irgendwie, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also meine Schwester starb mit 47, mein Bruder mit 51. Ich bin 47, meine Schwester starb mit 49, mein Bruder mit 51. Und vom Gefühl her sage ich eher mal, dass ich keine 60 werde. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es mal eher nicht. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du 90 wirst und fit bis 90 bist. Aber was ich dich jetzt halt fragen wollte, also meine Schwester, meine Mutter, die sind natürlich alle noch sehr belastet vom Sterben und so von meinen Geschwistern. Und der Notar hat eben heute gesagt, ich sollte halt mit einem Familienmitglied über das Ganze sprechen, dass es irgendwelche Vollmachten gibt, wo hinterlegt sind, damit die Bescheid wissen. Und meiner Mutter möchte ich es nicht sagen. Meine Mutter ist weit über 70 und die leidet sowieso ganz schwer drunter, dass die Kinder vor ihr gestorben sind. Und meine Schwester, die leidet ziemlich drunter, dass ihre eineige Zwillingsschwester gestorben ist. Und was wolltest du fragen? Ja, jetzt wollte ich einfach, der Notar sagt zu mir, ich muss einem Familienmitglied zumindest Bescheid sagen. Es wäre gut, wenn ich es meiner Schwester oder meinem Bruder sage, dass da eine Vollmacht gibt. Ja. Und wenn ich es aber meiner Schwester sage, klar, ich frage ja dann, warum warst du beim Notar, was ist los, passt irgendwas nicht? Also, und ich will sie aber nicht damit belasten, also weil sie ja schon drunter leidet. Und ja, aber du wirst es ihr doch klar erklären können, dass das einfach ein sehr vernünftiger Vorgang ist, das vorsorglich zu tun. Ich glaube nicht, dass man da jemanden belastet, wenn man das erklärt. Das sollte jeder machen, auch der völlig gesund ist und klar, keine aber Sorgen. Sie fragen halt immer zum Beispiel, wenn ich einen Termin beim Krankenhaus hatte, ist alles okay und auch meine Mutter letztes Mal. Du kannst ihr sagen, dass im Moment alles okay ist, aber... Habe ich auch gesagt, genau. Also ich würde, es nicht okay war. Ich würde es ja absolut sagen, gar keine Frage. Lieber Günther, ich wünsche dir alles, alles Gute und wie gesagt, dass du schön alt wirst und schön gesund bleibst. Mal. Alles Liebe wünsche ich dir. Alles klar, danke schön. Ciao. Tschüss. Ina 43, hier ist Ina. Guten Morgen. Morgen. Danke. Hallo Ina. Ina, was ist dein Thema? Weswegen hast du mich angerufen? Ja, ich habe eine 16-jährige Tochter, die eigentlich vor 16 Jahren, als mein Sohn geboren wurde und sich vor gut 2 Jahren geoutet hat, dass sie es hasst, ein Junge zu sein und ein Mädchen sein möchte. Also dass sie ist Transgender, eine sogenannte Transfrau. Eine Transfrau? Ganz genau. Transfrau heißt, dass sie transsexuell ist? Dass sie sich im falschen... Also wirklich den Ausdruck Transgender. Ja, das ist immer ein bisschen kompliziert, das so allgemeinverständlich zu erklären. Also, volkstümlich ausgedrückt, hat sie das Gefühl, deine 16-jährige Tochter, dass sie eigentlich ein Junge ist? Nein, umgekehrt. Sie ist als Junge geboren. Ach, sie ist als Junge geboren? Ganz genau. Und sie will ein Mädchen sein. Ach so, jetzt habe ich sie gar nicht verstanden. Also ich sage schon halt schon immer sie, weil ich mich jetzt seit fast 2 Jahren damit auseinandersetze. Ja, und aber sie ist noch im Körper eines Jungen. Eines Jungen. Genau. Sie bekommt jetzt seit gut 3 Monaten Testosteronblocker, um die Vermännlichung halt aufzuhalten. Ja. Und wenn alles gut geht, ab nächste Woche die weiblichen Hormone, um eben... mehr weiblich zu werden. Kann man das in dem Alter von 16 Jahren schon alles so angehen? Ja, das klingt jetzt so einfach, aber wir sind also, wir haben einen Psychiater in Bremerhaven, wo wir regelmäßig hinfahren und mussten also verschiedene Gutachten vom UKE in Hamburg haben. Dann mussten wir noch nach Frankfurt zu einem Spezialisten, um das alles geregelt zu bekommen. Wie ist das denn juristisch? Gibt es da nicht eine Grenze oder wo man sagt, das geht erst ab dem und dem Alter kann man sich damit beschäftigen oder kann auch eine Umbenennung im Pass stattfinden und so weiter? Also das strebt sie als nächstes an. Das möchte sie jetzt als nächstes in Angriff nehmen. Dafür muss ich noch die Geburtsurkunde besorgen. Und das geht dann? Das ginge? Dann müssen wir das einreichen bei Gericht, dass der Vorname geändert wird, ja. Sie ist immer noch ein Er? Ja, äußerst. Ja. Vom Körper her? Vom Körper her, ja. Das wird sich auch vor Volljährigkeit nicht ändern. Wie hieß sie früher? Alexander. Ja. Und jetzt? Alexa. Alexandra fand sie blöd und Alexa mochte sie. Seit wann nennst du dein Kind Alexa? Also sie hat sich letztes Jahr geoutet vor den Sommerferien in der Schule und hat gesagt, jetzt habt ihr 6 Wochen Zeit, euch damit auseinanderzusetzen. Ich komme nach den Sommerferien als Mädchen zur Schule. Und wie war das für dich, als du das dann gehört hast von ihr? Ja, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass irgendwann das Outing kommt, Mama, ich bin schwul. Ja. Weil sie schon immer, wie gesagt, anders gewesen ist und nie so richtig Anschluss gefunden hat und nicht kein typischer Junge halt gewesen ist. Und ich habe das dann mehr oder weniger durch Zufall erfahren. Ist das für eine Mutter nicht einfacher, wenn der Sohn sagt, ich bin schwul, als wenn der Sohn sagt, ich bin transsexuell und eigentlich eine Frau? Also ich wünschte mir jetzt noch manchmal, dass er einfach schwul wäre. Weil es also unkomplizierter wäre. Auch für ihn. Für ihn auch. Oder für sie. Also nicht nur für mich. Also für mich würde es natürlich auch einiges leichter machen. Mhm. Aber hauptsächlich für sie. Ich habe dich gerade gefragt, seit wann du ihn Alexa nennst. Er hat sich vor einem Jahr geoutet. Ja, also. Aber dann sagt man ja nicht sofort schon den weiblichen Namen. Seit wann sagst du Alexa zu deinem Kind? Seitdem mir das bewusst geworden ist und ich auch sehe, also... Na, wie lange hast du gebraucht vom Outing, bis du dann Alexa gesagt hast? Ein gutes halbes Jahr. Halbes Jahr? Mhm. Was sagt der Vater? Von ihr? Ja, also er hatte natürlich zu Anfang große Schwierigkeiten damit, ist klar. Ihr lebt in einer Familie? Nee, wir sind getrennt. Ach so. Nicht geschieden sozusagen. Mhm. Also er setzt sich da schon mit auseinander und unterstützt sie auch, ja. Hat aber ein Problem mit seiner Lebensgefährtin, weil die kann da überhaupt nicht mit umgehen. Mhm. Gab es für dich in den ersten Wochen dann auch, dass du mit deinem Schicksal gehadert hast und hast gesagt, Mann, warum habe ich ein Kind, was nun in einer solchen Problematik lebt? Warum gerade ich und warum gerade er oder sie? Also gar nicht mal so sehr ich. Ich habe mir halt gedacht, es ist meine Schuld. Ich habe mir die Frage gestellt, habe ich da was falsch gemacht, weil ich mir halt immer Mädchen gewünscht habe und wenn ich an Jungen gedacht habe, ist es meine Schuld, was habe ich meinem Kind angetan? Das ist verrückt, Ina. Das haben früher auch so die älteren Generationen, haben die Eltern auch sich Gedanken gemacht, wenn ein Kind schwul oder lesbisch wurde. Gott, oh Gott, oh Gott, welche Fehler habe ich gemacht, dass die Kleine lesbisch ist oder der Sohn schwul. Und bei dir war es genauso. Ja, natürlich. Mhm. Aber ich habe auch mit ihr drüber geredet, also und sie sagte, nee, also sie hat nie den Eindruck gehabt, dass ich lieber Mädchen gehabt hätte. Mhm. Das war mir nach der Geburt auch egal, weil es war eine sehr schwere Geburt und sie wäre fast gestorben. Und da war mir das egal, ob Junge oder Mädchen. Ich war nur glücklich, dass mein Kind am Leben war. Ich bin nach wie vor jetzt doch sehr, sehr erstaunt, dass sie, da war sie dann fast erst 15 oder noch 15. 13. Ja, 13 oder noch jünger, genau. Mhm. Das so schon so klar für sich geäußert hat. Und dass eben in dem Alter jetzt von 15, 16 schon diese Umwandlungsprozesse in Gang gesetzt werden. Das heißt, ihr und sie, ihr seid euch absolut sicher, dass das so ist. Ja. Und dass ihr keinen Fehler macht. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben das Glück gehabt. Also, ich habe es ja, wie gesagt, durch Zufall erfahren. Sie hatte ja keine Angst, es mir zu sagen, hat sie später gesagt und auch in einem Forum geschrieben, wo sie sich zuerst geoutet hat. Aber ich habe es nur erfahren, weil ich sie abends sehr spät beim Chatten erwischt habe. Und das hatte ich ja eigentlich verboten. Mhm. Und dann wollte sie am nächsten Tag halt mit mir reden, weil ich gesagt habe, ich will wissen, mit wem du da geredet hast, mit wem du gechattet hast. Mhm. Und ja, erzähle ich dir am nächsten Tag. Und ja, am nächsten Tag habe ich ihr dann eine halbe Stunde Zeit gelassen, als sie von der Schule kam und habe sie dann angesprochen. Und habe mein Kind also wirklich selten weinen sehen. Mhm. Und und ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Ich gebe dir mal was zu lesen. Und sie hatte also zu Weihnachten 2007 einen internetfähigen Computer von uns bekommen, von meinem Ex-Mann und mir. Mhm. Und hatte sich dann im Internet so ein bisschen umgetrieben und hat natürlich auch festgestellt, dass es zu dem Thema sehr viele Pornoseiten gibt, die sie nicht angeklickt hat. Mhm. Und hatte sich in einem Forum angemeldet, wo auch viele Mitglieder hier in der Gegend sind. Mhm. Und da hatte sie sich dann halt angemeldet und geschrieben, dass sie gedacht hatte, sie wäre da ziemlich alleine mit und sie weiß nicht, wie sie mit umgehen kann und wie sie sich jetzt verhalten soll. Ja. Und da wurde ihr dann halt geantwortet, wovor sie denn Angst hätte, ob sie Angst hätte, sich ihren Eltern gegenüber zu outen. Ja. Und da schrieb sie dann eben, nein, also sie hätte keine Angst, ihren Eltern zu outen, weil sie wüsste genau, ihre Mutter liebt sie genauso, wie sie ist. Aber sie hätte halt Angst vor den Konsequenzen. Schließlich hat sie 13 Jahre als Junge gelebt. Und Lass mich mal da einhaken. Apropos, wollte ich gerade noch sagen, was für ein Segen das Internet ist. Früher waren die Leute wirklich und haben gedacht, sie sind alleine auf der Welt und kamen sich krank und pervers vor. Ja. Und heute durch das Internet und natürlich auch durch die Medien ist das natürlich alles viel bekannter, Gott sei Dank, Gott sei Dank. So, ja. Wie ist denn das in der Schule? Das muss ja ganz merkwürdig jetzt für sie sein. Die kriegen das ja auch mit in der Schule, die Umwandlung, die Verwandlung, die allmähliche Verwandlung. Ja, also erstmal hat sie den Vorteil, dass sie auf einer Gesamtschule ist. Ja. Und warum ist das ein Vorteil? Ja, weil da sind Sozialpädagogen an der Schule, sind alle Jahrgänge an der Schule und ich hatte die Möglichkeit, als wir das mit den Ärzten besprochen haben, dass sie gesagt hat, definitiv, sie will nicht noch warten, sie will als Mädchen, sie will nicht mehr jungen Sachen tragen, ja. Sie fühlt sich einfach nicht als Junge und sie will es einfach nicht, dass ich eben auf die Schule zugetreten bin, mit dem Rektor gesprochen habe. Okay, der Rektor und die Sozialarbeiter, das ist das eine, aber wie reagieren die Klassenkameraden? Wir haben den Unterricht, also wir haben mit der Selbsthilfegruppe haben wir den Unterricht umgestaltet, sozusagen. Das ist also verrückt. Unterricht durchgenommen in dem Jahrgang. Und sie wird nicht gehänselt? Nein, also jedenfalls nicht über Gebühr. Also sie wird auch nicht großartig gemobbt. Was für tolle Zeiten. Das sind heutzutage diesbezüglich. Ja, weil auch die Schule dahinter steht. Also bitte? Hat er erst gesagt, er möchte das eigentlich nicht so gerne, dass das dann letztes Jahr schon passiert, vor den Sommerferien. Mhm. Er würde gerne noch ein Jahr warten, bis die Hauptschüler sozusagen weg sind und vielleicht die Oberstufe sich mehr rauskristallisiert. Und da hat sie gesagt, definitiv nein, sie kann kein Jahr mehr warten. Ja, dann war das eben vorgesehen für nach den Ferien 2008, nach den Sommerferien. Ja. Und sie hat einfach gesagt, nee, also ich warte nicht bis nach den Ferien. Also ich merke schon, da ist gute Stimmung in der Schule und die gehen da sehr sorgsam mit deiner Tochter, sage ich mal, um. Ja, so, ich meine, Hänseleien gibt es da auf alle Fälle. Ja, natürlich, ganz ohne geht es natürlich nicht. Nee. Wenn ich aber mich recht erinnere, was dieses Thema anbelangt, darf der operative Eingriff, also die wirkliche Geschlechtsumwandlung durch eine Operation, die darf doch erst ab 18 vorgenommen werden. Erst nach Volljährigkeit, ja. Bei Volljährigkeit, ja. Mhm. Und das ist aber geplant. Das ist geplant. Also sie hat gesagt, sie will jetzt auf alle Fälle Abitur machen und nach dem Abitur will sie sich dann darauf konzentrieren, bevor sie anfängt zu studieren. Ich muss deiner Tochter Alexa zu der tollen Mama gratulieren. Weiß ich nicht. Also doch, finde ich schon. Also da gibt es ja nun viele, viele andere Geschichten, wo die Menschen dann leiden und verstoßen werden von den ja, und das ist so eine Sache, die ich nicht nachvollziehen kann, weswegen, weil du sie liebst, deshalb, also ich meine Unterstützung auch zur Verfügung stelle, wenn andere betroffene Eltern mit jemandem reden möchten, ja, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Das sind doch die eigenen Kinder. Ich meine, ich habe mein Kind doch nicht groß geboren, um irgendwann zu sagen, hey, du schließt jetzt einen anderen Weg ein, den ich aber nicht für dich akzeptieren kann, du bist nicht mehr mein Kind. Also ich liebe doch meine Kinder. Deine guten Worte in viele, viele Ohren, das wünsche ich. Es gibt ja nach wie vor noch viele Eltern, gar nicht nur bezogen auf das Thema Transsexualität, auch immer noch auf das Thema schwul und lesbisch, die da völlig verklemmt und verkantet immer noch reagieren. Liebe Ina, das war interessant, was du mir erzählt hast, so aus der Perspektive einer Mutter. Du grüßt herzlich deine Tochter von mir. Mache ich gerne. Ich wünsche euch beiden, dass das alles weiterhin gut läuft und dass ihr dann in 2 Jahren rundherum eine Alexa ist. Und eher in 3 Jahren. In drei Jahren, okay. Und dass sie dann ein schönes Leben als junge Frau führen wird. Das hoffe ich doch auch. Ja, das hoffen wir alle. Alles Liebe. Ich hoffe, dass eben die Gesellschaft noch toleranter wird und nicht nur immer Toleranz predigt, sondern diese Toleranz auch zeigt. Ja, aber es gibt große Fortschritte. Es gibt große Fortschritte. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Das war die Ina. Und jetzt kommt die Nora. Gerade ein bisschen durcheinander. Ina, Nora. 32 ist Nora. Hallo, Nora. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Also, ich bin glücklich. Du bist glücklich. Mann, super. Ja. Das ist schon ich mal sehr schön. Ich habe vor den Sommerferien ein paar Mal versucht anzurufen. Wir haben auch vor der Beginn der Sendung kurz miteinander telefoniert. Ich hatte schrecklich Heimweh. Ja, du hast schrecklich Heimweh. Du hattest schrecklich Heimweh. Ja. Erzähl alles von Anfang an. Heimweh nach was? Okay, muss ich schnell. Ja. Gleich ist die Sendung zu Ende. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bin 2000 nach Deutschland gekommen. Ja. Habe 36 Stunden aus dem Kosovo. Ich sag jetzt, weil früher hätte ich es nicht gesagt, aber da ich jetzt zu Hause war, darf ich es aussprechen. Ja. Ich bin ja weg, also geflüchtet quasi, weil ich schwanger geworden bin. Ja. War nicht verheiratet. Ja. Und das hätte ein Drama gegeben. Ich habe 7 Monate meine Schwangerschaft verstecken können, weil ich war ziemlich mollig. Ja. 8. Monat war ziemlich schwer. Hab mich verhungert und versteckt und was weiß ich. Und habe es geschafft, 36 Stunden vor dem Geburt in Deutschland zu landen. Das ist ja sehr spektakulär. Also, es war, und das Spektakulärste überhaupt war, dass ich Zwillinge bekommen habe. Das wusste ich auch nicht. Gratulation. Gratulation. Gratulation. Als wir miteinander gesprochen haben, wie war der Stand der Dinge da? Da war ich noch nicht zu Hause, weil dadurch habe ich ja meine Familie verloren und ich habe sehr darunter gelitten, echt. Ja, da. Also, weil ich konnte es nicht. Da warst du genau wo, als wir telefoniert haben? In Deutschland noch. In Deutschland. Also, ich bin immer noch in Deutschland. Ich war nur 2 Wochen zu Hause, habe meine Familie besucht und wieder zurückgekommen. Genau, genau. Und das Schönste überhaupt ist, dass ich auch hier angekommen bin. Ich habe die ganzen 9 Jahre mich nie zu Hause gefühlt, nie. In Deutschland. Obwohl ich mich wohlgefühlt habe und schnell durchgelernt habe und Leute kennengelernt habe, ja, und alles. Aber zu Hause habe ich mich nicht gefühlt. Jetzt muss ich nochmal fragen, sonst kriegen wir das alle gar nicht richtig verstanden. Du bist in den Kosovo gefahren, jetzt im Sommer. Ja. Warum bist du in den Kosovo gefahren? Ich musste, weil ich habe mich wieder verabschiedet und sonst was. Und ich habe Schande über meine Familie, nicht, ich empfinde es nicht so, sondern meine Familie hat es empfunden. Und ich musste das abschließen, das klären. Habe ich nicht verstanden. Du bist hier in Kosovo gefahren, um... Du hast Schande über die Familie gebracht. Warum hast du Schande gebracht? Nee, damals, wo ich schwanger wurde, ja, da ich nicht verheiratet war, ist heute auch noch nicht so akzeptabel. Ja. Und habe gerade deinen Kollegen auch gesagt, die Männer waren, also meine Familie waren doch nicht begeistert, dass ich da war. Ja. Aber also ist ein bisschen kompliziert. Du bist in Deutschland schwanger geworden. Nee, im Kosovo. Ach, du bist im Kosovo schwanger geworden? Ja. Das verstehe ich. Und dann bist du wieder nach Deutschland gefahren? Ja, hochschwanger. Ja, und dann bist du aber wieder in Kosovo gefahren? Nee. 8 Jahre habe ich hier, 9 Jahre. Von 31. Juli 2000 bis... Ich verstehe es nicht richtig, Du bist im Kosovo schwanger geworden. Eben. So, und bist jetzt in Deutschland. Ja. Und du bist im Kosovo schwanger geworden, weil du nicht verheiratet... Es war eine Schande, weil du nicht verheiratet warst. Genau. Kanntest du aber schon Deutschland vorher? In Deutschland, ja. Ich wusste, wo Deutschland liegt, aber ich war nie im Ausland. Genau. Ja. So, und jetzt bist du hier? Ja, ich habe 9 Jahre hier gelebt. Allein mit den Kindern. Ich glaube, wir werden jetzt nicht schlau miteinander. Du bist jetzt gerade schwanger geworden. Nein, meine Kinder sind 9, die schlafen gleich. Gerade in dem Zimmer nebenan. Ah ja. Und erst, ja, also meine Kinder waren auch mit. Also ich bin ja schwanger weggelaufen, also, und bin mit 2-Jährigen zurückgegangen. Das Ganze liegt ganz, ganz lange zurück. Ja, deswegen hatte ich ja auch Heimweh. Jetzt verstehe ich. So, und dann warst du nochmal jetzt in Kosovo und jetzt endgültig bist du in Deutschland angekommen. Ja, dadurch, dass ich mit meiner Familie versöhnt habe, ja, war viel, was ich mit mir herumgeschleppt habe, weg. Ja. Und als ich dann hier aus dem Zug gestiegen bin, es war komisch, es war das Gefühl da, ich bin zu Hause. Auch hier bin ich jetzt. Ist ja verrückt, ne? Dass du so lange schon hier gelebt hattest und kein Heimatgefühl. Und dann plötzlich, nachdem du dich in deiner alten Heimat versöhnt hast. Ja, und mit den alten Geschichten abgeschlossen. Genau, hab, genau. Dann auf einmal, ich war da. Es war ein schönes Gefühl. Dann auf einmal 9 Jahre hatte ich keine Heimat. Weder da noch hier. Ja. Und jetzt habe ich beide. Also, ja. Wie ist denn die Situation im Moment? Deine Kinder sind 9 Jahre alt, sagst du? Ja, ich lebe allein. Du lebst allein, alleinerziehende Mutter. Ja. Wenn du so den Kindern erzählst von deiner Heimat von früher, sind sie da sehr interessiert dran oder sind die noch... Sehr schön, weil ich habe den Krieg auch miterlebt. Ja. Also die können kein Wort Albanisch und trotzdem sagen die, wir sind Albaner. Aha. Die sprechen ja nur Deutsch. Ja. Und die haben sich komischerweise sehr wohl da gefühlt, obwohl es war eine ganz andere Kultur. Aber wieso hast du deine Kinder nicht zweisprachig aufgehört? Weil ich keinen Kontakt mit Albanern überhaupt hier hatte. Überhaupt nicht. Ach so. Und es war schwierig, allein. Ja. Wenn keine Kommunikation da ist, eine zweite Sprache beizubringen. Und wie ist das heute? Und habe mich dann für Deutsch bewusst entschieden, damit die richtig Deutsch lernen, weil die Schule, das Leben findet hier jetzt. Ja, ist auch in Ordnung. Also, ja. Jetzt richtig glücklich, du bist hier angekommen. Hast du mittlerweile vielleicht einen Freund wieder oder einen Partner? Nein. Das nicht? Nee, also hier, es ist nicht, was ich ganz kurz erzählen muss, als ich da war, ich habe 3-4 Tage vergangen und dann wollte ich einen alten Schulfreund treffen. Ja. Und ich habe vergessen, dass da alles abläuft. Dann sage ich meinen Schwestern, ich gehe, weil ich ihn treffen möchte. Das darfst du nicht. Und das, du hast Kinder, du bist jetzt Mutter. Hallo, ich bin doch eine erwachsene Frau. Ich darf. Ach, da darf und dann man keinen auf einmal Schulfreund war mir klar, wo ich bin. Ich habe gesagt, okay, dann meinte meine Schwester, bitte uns zuliebe, damit es nicht wieder Stress gibt, nimm zumindest die Kinder mit. Also natürlich nehme ich die, ich wollte nicht so ohne Kinder gehen. Das ist ja verrückt, du durftest in Albanien keinen Schulfreund treffen als Frau, weil ich jetzt Mutter bin und Kinder habe. Genau, dann macht man das nicht. Da ist mir klar geworden, wie schön ich es in Deutschland habe. Ich bin frei und kann machen, was ich will und kann ich denken, was ich will. Und das freut uns auch zu hören, dass das immer jemand sagt, der aus einem anderen Land kommt. Weil man hört ja so viel Kritik immer, dass jemand sagt, ich freue mich, in Deutschland zu sein, hier ist man frei. Ich und liebe ich kann es, in Deutschland zu leben, weil ich sehr gut frei denken kann überhaupt. Liebe Nora, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir weiterhin. Deinen Kindern schönen auch. Abend, tschüss. Danke. In der Technik, Malte E-Mails. Das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag.